Mit dem Braunen ist Mattwey vorhin losgezogen, schreit er vom Wagen herab. Aber die Schindmähre hier treibt mir bloß die Galle ins Blut. Ich könnte sie totschlagen, frisst umsonst das Futter. Ich sage euch, setzt euch alle. Ich lasse sie im Galopp laufen. Galoppieren soll sie. Und er nimmt die Peitsche in die Hand und bereitet sich voll Wonne vor, das rehbraune Stutchen zu peitschen. Setzt euch doch, ruft man lachend in der Menge. Hört doch, sie wird im Galopp laufen. Die ist wohl schon 10 Jahre nicht mehr im Galopp gelaufen. Die wird schon springen. Keine Angst, Brüder, nehmt jeder eine Peitsche und drauf los. Was ist da zu schonen? Schlag zu! Alle springen mit Gelächter und Witzen in den Wagen. An die 6 Mann sind schon hinaufgeklettert und noch ist Platz da. Sie ziehen noch ein dickes und rotbäckiges Weib hinauf, ein Weib in einem roten Kattunkleid mit einem Kopfputz aus Glasperlen und ledernen Bauernschuhen an den Füßen. Sie knackt Nüsse und lacht. Ringsum in der Menge lacht man auch, und in der Tat, warum soll man auch nicht lachen? So eine abgemagerte Mähre soll solch eine Last im Galopp ziehen. 2 Burschen im Wagen nehmen je eine Peitsche, um Mikolka zu helfen. »Los!« ruft er. Die Mähre zieht aus Leibeskräften an, aber von Galoppieren kann nicht die Rede sein. Sie kann nicht mal im Schritt losgehen. Sie tänzelt bloß auf einem Fleck, schnauft und knickt nieder unter den Hieben der 3 Peitschen, die wie Hagel auf sie niederprasseln. Das Gelächter auf dem Wagen und in der Menge wird stärker. Mikolka aber wird wütend und peitscht immer heftiger, als glaube er wirklich, sie zum Galoppieren bringen zu können. »Nehmt auch mich mit, Brüder!« ruft ein Bursche aus der Menge, der Lust bekommen hat, mitzufahren. »Setz dich! Setz euch alle hinein!« schreit Mikolka. »Sie wird alle ziehen! Ich peitsche sie zu Tode!« Und er schlägt los, schlägt das Pferd in einem fort und weiß vor Raserei nicht, womit er es noch schlagen soll. »Papa! Papa!« ruft der Knabe dem Vater zu. »Papa, was tun Sie? Papa, Sie schlagen das arme Pferdchen!« »Komm, komm, lass uns gehen!« sagt der Vater. »Betrunkene Dummköpfe treiben ihren Unfug. Lass uns gehen, sieh nicht hin.« Und er will ihn fortführen. Der Knabe aber reißt sich los und läuft zum Pferdchen hin. Dem aber geht es schon schlecht. Es schnappt nach Luft, steht still, zieht von Neuem an und fällt beinahe hin. »Peitscht es zu Tode!« schreit Mikolka. »Mag es draufgehen, ich peitsche es zu Tode!« »Bist du denn kein Christ, du Waldteufel?« ruft ein alter Mann aus der Menge. »Hat man es je erlebt, dass so ein Pferdchen solch eine Last ziehen soll?« fügt ein anderer hinzu. »Du quälst es zu Schanden!« schreit ein dritter. »Schweigt, es ist mein Eigentum. Ich kann damit tun, was ich will. Setzt euch noch dazu in den Wagen. Setzt euch alle hinein. Ich will, dass es im Galopp läuft.«